Werter Vorstand, liebe Vereinskameraden und Radinnen, vor allem aber meine liebe Sportsjugend. Wie der Vorstand bereits auf seiner letzten Sitzung sehr richtig beschlossen hat, muss ich hier heute noch ein Thema halten, welches den geselligen Teil des Abends einläuten soll, bevor das wir dann, da ist jetzt nebenan in den Saal, ist im Moment noch Parteiversammlung zugange. Nicht, aber unsere Musik kann schon mal auspacken, fertig machen. Nicht, die sind schon bei der Abstimmung. Ich brauche bloß noch gelüftet zu werden. Und dann können wir da rein, nicht, unser Tanzbein schwingend schön von Mensch zu Mensch. Oder schon mal nach alter Turner-Sitte einen auf eine Lampe gießen oder verlöten, je nachdem. Vorher aber, wie gesagt, möchte ich unserer Jugend ein Problem, dass ich unserer Jugend ein Problem, oh Junge du, also, nicht, also dass wir gerade in der letzten Zeit immer wieder begegnen, leider, meine Frau, das unbekannte Wesen. Ja, nur grinst ihr, ne? Weil er nämlich meine Frau alle kennen tut. Nicht, aber für diesen berühmten Professor Kolle, nicht, ist unser Mama ehrlich ein unbekanntes Wesen. Sie kann sich auch gar nicht erinnern, dass sie den je über den Weg gelaufen wäre. Und ja, das ist nämlich den Kolle sein Problem. Nicht, dass der immer über Leute schreiben muss, wo er überhaupt keine Ahnung von hat. Ne? Nun, aber wenn ich euch jetzt mal so ein bisschen da die ganze Einzelheiten, nicht, und auch die Abarten und Variationen, also ich meine, wenn ich mir das jetzt leicht machen wollte, ich brauchte nur so ein Notizbüchschen rausziehen, hier ein paar saftige Witze vorlesen, zum Beispiel den, wie ein Herr nachts in Schlafwagen aus Versehen die Tür offen macht, den kennt er doch noch nicht, oder? Nee, mit der Notbremse. Ja, nee, kommt nicht in Frage. Ne? Nein, also, guck mal, das sind ja auch leider alles gar keine Witze mehr. Nicht, weil nämlich die Sauerei von gestern ist ja inzwischen die Wissenschaft von heute. Ja, nee, das könnt ihr nämlich selbst wunderbar gewahr werden, wenn ihr mal eins von diesen schlimmen Büchern bestellt, nicht, die da so mit schockierender Offenheit, wie sie das anpreisen. Ich hatte die Tage einen Vertreter bei mir. Nee, und der hatte auch offiziell, hat er nur Lexikon und Bildung. Nee, aber hinten ist so ein extra Fach in seiner Mappe, da hat er auch die richtige Schwaben. Ich aber, sagt er gleich, er wäre verpflichtet, die Menschheit zum darauf hinweisen, dass das gar nicht das wäre, was ich vielleicht dächte. Und dürften auch nur ganz ausgewählte Persönlichkeiten dürften die kriegen. Da muss man erstmal Mindestalter nachweisen. Ich wäre noch minderjährig, muss der Erziehungsberechtigte extra unterschreiben. Nicht denn Berufsangabe. Ich sag, ja, ich wäre eigentlich Melker vom Hof. Oh, meiner Melker, das klingt so. Nicht, wenn man sich das vorstellt, ist vielleicht doch zu obszön. Ich frag, da haben sie Kinder. Ich sag, ja, zwei Stück. Na, meiner, nehmen wir die lieber als Beruf, schreiben wir hin Pädagoge. Nicht, ja, aber dann kam erst der Klumpfuß. Nicht, denn musste ich an Eidesstatt, dass ich dieses Buch nicht drüber amüsieren wollte. Nee, und vor allen Dingen der Abbildungen nicht unzüchtige Kinder zugänglich machen. Nicht, sondern dass ich es aus reinem wissenschaftlichen Interesse. Nicht, und erst wenn dann alles von dieser Eros-Firma genehmigt ist, nicht, dann erst kriegt man den Nachname. Ja, nur hatte ich noch so ein Ärger den Tag mit dem Briefträger, nicht? Der fing so am Grinsen an, wie ich da die 38,50 Mark zusammenkratze. Dabei, ich war gar nicht etwa besonders nervös oder aufgeregt, aber ja, nur ich hatte morgen ein bisschen im Garten umgegraben, nicht? Da können dann ja in meinem Alter schon mal den Finger ein bisschen am Zittern fahren. Ja, da sagt doch dieser Heini, ach, Herr Tichtmeier, keine Aufregung, nicht verheddern. Nee, Sie können ja gleich reingucken. Ich sag, was reden Sie überhaupt? Sie wissen doch gar nicht, was da drin ist. Hier, bitte, diskreter Versand ist zugesichert. Ich, Absender ist Postbach 431. Das ist unsere Tante Hedwig, dass Sie Bescheid wissen. Ich schreibe mir da nur aus rein wissenschaftliche Dingens, ne? Oh, lächelt er so heimtückisch? Ich sagte, oh, Ihre Tante, die kenne ich wohl. Aber denken Sie mal nach, heißt die nicht doch mehr Beate? Nicht, also, ob ihr das glaubt oder nicht, wenn ich nicht noch eine Mark 50 von denen zurückgekriegt hätte, ich hätte dem so in den Hintern getreten, da er nicht wusste, ob er Männlein oder Weiblein ist. Also wissenschaftlich Hermaphrodite. Naja, aber nun, wenn ich euch jetzt mal so ein bisschen diese ganze Einzelheiten, nicht? Und jetzt ist ja so, dass zum Beispiel in der letzten Zeit, da wird ja diese ganze neue Wissenschaft von gewisse Lustbolde missbraucht. Nicht ja, mittels ihrer 6 Filme schreiben sie die ganze Zoten von außen an der Kindtöppe dran. Ich so, Graf Porno reitet für Deutschland. Oder Leis tropft in Freudenhaus der Wasserhahn. Ich Holzauktion auf Lesbos. Nicht diese ganze Sprüche. Ja, und ich weiß gar nicht, wer sowas überhaupt sehen will. Nicht doch Geld ausgibt für so einen Käse zum Begucken. Ja, da kann man sich doch vorher ausrechnen, was man da zu sehen kriegt. Nämlich nix außer nackte Weiber, ne? Nicht, aber die Leute rennen in die Filme wie die Idioten. Ehrlich, das Kino bei uns oben an der Haltestelle. Ich war bis jetzt aber noch bei jedem 6 Film bumsvoll. Jedenfalls in die ganze Filme, in die ganze Vorstellung, wo ich da war. Ja, und deshalb, ihr Lieben, ist es ein echtes Vereinsanliegen. Nicht, dass unsere Jugend diese Sauerei nicht von so üble Geschäftemacher beigebracht kriegt. Nicht, sondern lieber aus die eigene Reihe. Nicht durch einen erfahrenen Munde. Ja, und das kann ich euch sagen. Hier, besonders die Jugendmannschaften. Ich meine, wenn man da mal, also, das mal alles wissenschaftlich beleuchtet. Junge, ist das gar nicht mehr ulkig. Nicht, da ist aber diese Erotik ein ganz schön harten Keks. Nicht, ja, allein wegen die Fremdwörter. Nicht, was da heute alles anders heißt, wie wir das in der Schule gelernt haben. Nicht, oder nicht in der Schule, mehr am Schulhof. Ne? In der großen Pause. Oder weil wir hatten ja damals noch nicht diesen Sexatlas. Nicht bei uns waren die Abbildungen noch an der Wände gemalen. Nicht auf Toilette. Nicht, oder in eine Bänke reingeschnitzt. Aber ist egal, wir haben das auch alles spitz gekriegt. Ne? Hab man ja, keine Sorge. Naja, aber wenn ich euch jetzt also mal meinetwegen diese Fremdwörter, da ist zum Beispiel Sodomie. Und das muss man sich so vorstellen, meinetwegen, wenn jemand, also jetzt mal nur mal angenommen, mit ein Pferd zusammenlebt als Mann und Frau. Naja, na. Ich meine, wer in Neubau wohnt, nicht, oder in der Siedlung, ne? Da ist das sowieso nicht ganz so einfach. Ich meine, in dieser Beziehung der soziale Wohnungsbau der Perversion gar nicht erst hochkommen lässt. Naja, den müsst ihr überlegen, gibt ja Pferde, die tun Ausschlagen. Ne? Und ich meine, wenn man gerade in so ein zärtlicher Moment mit dem Huf einen verplättet kriegt. Ja, da kann diese Sodomie aber ganz schnell in das andere Fremdwort. Nicht? Diesen Masochismus. Nee. Aber seht ihr, das ist schon wieder, also wissenschaftlich, ist das schon wieder eine ganz andere Abteilung. Deshalb, wer von euch jetzt diese Sodomie für interessieren tut, nee, ist vielleicht besser, man fängt mit Wellensittiche an. nicht Goldhamster, ne? Und ja, kann sich dann ja langsam hocharbeiten. Ne? Hauptsache, Moment, was ich sagen wollte, Hauptsache die Liebe zum Tier. Nee, die muss bei der Sodomie immer schön mit bei sein. Nicht Ausnahme ist ein Wachtmeister und sein Polizeihund. Nicht, das ist immer ein reines Dienstverhältnis. Nicht, und ja, wurde auch früher schon nicht bestraft, sondern Dienst der Ruhe und Ordnung. Naja, aber jetzt, was ich eben schon mal so ein bisschen andeutete, diesen Masochismus, dass es so schön ist, wenn der Schmerz dann nachlässt. Und zwar, ich meine, das kennen ja die meisten aus eigener Erfahrung, nicht besonders Männer in meinem Alter, dieses wunderbare Gefühl, wo sich so richtig Körper frisch nach vorkommt, dass man ganze Bäume ausreißen möchte, nicht, oder Sträucher mindestens. Ja, dass man gleich eine Lokalrunde schmeißen würde, wenn man nur in der Kneipe wäre, diese Anwandlungen. Ja, ne, also bestimmt, wenn mir dann hinterher die Haut so brennt, ich krieg da eine Stimmung von, dass ich ruhig aus dem Fenster gucken kann, wie die Frau Kottenstöter wieder ihren Ascheimer bei uns in der Mülltonne ausleert. Naja, ich meine, sonst würde sie doch ein anständiges Schimpfwort hinterher werfen, nicht? Oder einen Blumenpott, wenn einer da ist. Ich habe in so einer Laune, da denke ich, ach, lasse man, nicht, dafür kloppt unser Mama Teppich, wenn sie die Wäsche auf der Leine hat. Ne? Und, nicht, seht ihr, diese innere Ausgewogenheit, nicht, und Seelenfrieden, nicht, das verdanke ich nur meine Geliebte, Nassrasur mit Pinsel und Klinge. Und zwar geht das ja schon los, wenn man sich die Backen einseift. Ich meine, da tut noch nichts weh. Aber man weiß es schon, gleich geht die Quälerei los. Und deshalb seift man ja auch so lange in der Visage, bis man den ganzen Schaum vom Mund hat. Und pinselt trotzdem weiter, für dass die Vorfreude schön gewahrt bleibt. Ja, ne, besonders sonntags, nicht, da genießt man das doch als Familienvorstand, nicht, da nehme ich mir einen Transistor mit in der Badestube und läuft denn da das Hafenkonzert aus Duisburg-Ruhrort. Oder wenn man länger gepennt hat, ist schon Gottesdienst, nicht, dann guckt man natürlich ein bisschen ernster im Spiegel. Bis auf einmal die Oma gegen die Tür bumst, weil sie auf dem Klo will. Nee, und dann fasst man den Entschluss und den Rasierapparat und jetzt wird es ernst. Ja, ich meine, mit dem Strich, das geht ja noch. Nee, aber gegen den Strich, das ist wie Sandpapier. Oder wie wenn man das Kind am Schleifstein hält. Na, da schießen dann aber ganz schöne Tränen in der Pupillen, nicht? Oder wie das Weiße im Auge des Gegners immer heißt. Na, hinterher wäscht man mit Wasser ab, mit kleinere Löcher stopft man mit Alaun zu. Das ist diesen Blutstillstift. Für tiefer greifende Verletzungen spendiert man ein Pflaster. Nicht besonders, wer Warzen hat, dass die schön wieder anwachsen können. Und und wenn dann der Schmerz das erste Mal am Abklingen fängt, dann muss man aufpassen. Ja, da hat man jetzt die Hauptsache nicht versäumt. Ja, jetzt kommt der Höhepunkt, jetzt kommt der Knüller. Dann gießt man Rasierwasser auf den Backen. Also vorwiegend Alkohol. Und das brennt dann wieder so schön. Also, ich weiß ja nicht, die Damen hier im Saal, ich weiß ja nicht, ob sie alle nass rasieren. Nicht, aber wenn sie Sodbrennen im Gesicht vorstellen, nicht, dann ist genau das Gefühl, was sie dann am Ting haben. Dadurch kommt diese wunderbare Laune. Na, ist ja leider dieser Masochismus in der letzten Zeit ein bisschen außer Kurs geraten, nicht, weil Die Nassrasur ist ja auch vielfach abgelöst durch der schmerzfreie Elektrorasur. Und ja, sind viele von diesem Masochismus weg zum Fetischismus. Und wenn ich euch das auch noch mal so ein bisschen, aber ja, ich meine, da ist nicht ganz so viel mit los, weil das handelt sich meistens nur um Wäschestücke. Nicht, dass einer schon mal Frottierto klaut, wo sich die Geliebte der Mauken drin abgetrocknet hat. Nicht? Oder nicht, wenn die Kameraden, die Dame ihres Herzens nicht ankommen, nicht, vielleicht sie ist Gräfin, er ist Rentner, nicht, dann tun sie ihr wenigstens einen Nerzmantel Stibitze. Ne? Wenn sie den schön für ein paar tausend losschlagen, haben sie dadurch eine Befriedigung. Nicht? Ja, nee, wisst ihr nicht, ist doch sogar bei uns im Verein. Nicht, haben sie doch vor 14 Tagen beim Alterntraining oben in die Umkleidekabinen an Yardstadion. Nicht, haben sie doch den Otto Kropmann der Einlegesohlen aus der Schuhe geklaut. Nicht? Ja, Moment mal, Otto! Du, hör mal, hast du zurück inzwischen? Was? Noch nicht? Ja, nur siehst du. Ja, bitteschön, wer weiß, vielleicht hast du heute Abend ein ganz stiller Verehrer hier im Saal. Du alten Schlickefänger, du. Ja, entschuldige Sie, Frau Koppmann, das war nur als Witz gemeint. Nein, jetzt keine rote Birne kriegen. Ich komme nachher noch mal längs, wir sehen uns noch, ne? Mhm. Ja, ihr Lieben, aber so sehen wir, hat also die Wissenschaft eine ganze Latte von Perversionen erfunden. Die Hauptsache ist aber immer noch, was wir diesem berühmten Oswald Kolle verdanken, nämlich die sogenannte Liebe oder das Wunder meiner Geburt. Und wenn ich euch da jetzt noch auch so ein bisschen auf der Sprünge helfen soll, also mit dieser Liebe, mal angenommen, wenn ihr da jetzt also mal so mit zugange seid, dann gibt es ja für die Liebe verschiedene Möglichkeiten. Oder, oh, jo, das ist jetzt so ein bisschen knibbelig. Da haben sie mir wieder einen angehängt. Ne? Also, es gibt für die Liebe mehrere Möglichkeiten, nicht, aber nur eine Möglichkeit. Oder andersherum. Oh, nee, auch nicht. Also, hör mal, ihr könnt euch drehen und wenden, wie ihr wollt. Es läuft doch immer auf dasselbe hinaus. Sicher, ich meine, einige haben sich da so ein paar Spezialitäten ausgedacht. Nicht besonders hinten in Asien. Ja, ich habe die Tage Abbildungen gesehen von so einem indischen Grabmal. Nicht, da hatten sie das alles in Fels gekloppt oder richtig so drin gehauen. Aber ich meine, ich weiß, was wir für einen Leistungsstand haben im Verein. Nicht gerade im Boden- und Geräteturnen. Aber Herrschaft, ich glaube nicht, dass einer von euch diese Übungen in eine einigermaßen anständige Haltung auf der Matte legt. Nee, ehrlich, Hut ab vor so Akrobaten. Ne? Naja, aber auch abgesehen davon geht es ja nun mit die Liebe los, wie in den Tierreiche mit den sogenannten Vorspielen. Ihr müsst euch vorstellen, wie meinetwegen ein Auerhahn aus so einem Anlass die schönste Federn ansteckt am Hintern. Nicht so zieht unser einen Flottenanzug an, nicht, geht vielleicht nochmal an der Zarettenbude, nicht, kauft Tafel Schokolade, Tüte Bonbons, nicht, oder wenn die Dame gerne einen hebt, schon mal Pülleken Eierlikör. Das sind diese Aphrodisi-Dosaka. Und dann summt man eine muntere Melodie auf den Lippen und tut die Geliebte schön überraschen. Und die Methode stand mal in der Zeitung beschrieben und wollte der Ferdi Brockhoff gern ausprobieren. Ich habe jetzt seine Frau, nicht, die stand gerade oben, war Fenster am Putzen. Nicht, er so ganz still und heimlich rein in eine gute Stube. Den kleinen Tritt vor der Leiter, da fiel sie ihm vor Überraschung in die Arme. Nicht nur wollte, aber da auch mal einen Film gehört hatte. Ich sagte, na Schatz, heute wollen wir den Fernseher aber mal auslassen. Nicht, sonst kriegt der von der Tagesschau noch eine rote Birne. Nicht, oder hör mal du, ich hab vielleicht Appetit, aber nicht auf Abendbrot. Nicht, und wollte so andeuten, nicht, dass sie erstmal kapieren sollte, was los war. Hä? Genau, und den standen wohl auch in eine Illustrierte. Da hatten sie den Ratschlag, man sollte vielleicht vorher noch ein gemeinsames Bad zu sich nehmen. Genau, müsst ihr vorstellen, der Ferdi. Mit der einen Hand seine Frau die Bonbons geschenkt, mit der anderen die Wanne einlaufen lassen. Aber er sagt, von dem Augenblick an hätte die ganze Gebrauchsanweisung nicht mehr gestimmt. Weil wir jetzt die Emmy endlich im Wasser drin hatte und er dazu gehüpft, da schwappte der Wanne über und gab eine anständige Pfütze am Boden. Ja, jetzt die Emmy wieder raus. Ne? Die Aufnehmer und Schrubber geholt. Ich weiß nicht, ich wollte, dass vielleicht doch ihrem Vorspiel ein nasser Fleck gibt. Ne? Da, eine Etage tiefer. Noch wie sie die Badestube wieder trocken hatte, ich sagte so, ja, no, jetzt könntest du doch auch eigentlich gleich einbohnen. Also, ehrlich, er sagt, er hätte ja zureden müssen wie ein lahmen Gaul. Ne? Ja, nun wollen wir doch endlich mal weiterkommen. Nicht wie sie schließlich in der Wanne wieder drin war, da war ihr inzwischen das Wasser zu kalt. Er heiß nachgedreht. Nicht nur saß sie aber gerade unter den Kran. Ich wollte wieder hoch, er kalt laufen lassen. Ich da fix am Quieken. Und wie er ihr die Klappe zuhalten wollte wegen der Nachbarn, da muss er wohl aus Versehen, hat er ihr eine Dauerwelle im Wasser getunkt. Und da wäre der Ofen ausgewählt. Sie hätten sich gekloppt wie noch nie die ganze Jahr. Und seitdem sagt der Ferdi, diese ganze Sechs-Vorspielerei wäre eine einzige Sauerei gewesen. Nee, Junge, du, er hat sogar die Wände neu streichen müssen. Ne? Seitdem macht er wieder wie früher. Der alte Tour. Ne? Warum wir da noch kommen, dann Vorschriften und Tricks. Also, das ist schlimmer wie in der Straßenverkehrsordnung. Die Beleuchtungsvorschriften, nicht wann man Abblendlicht, nicht wann Rotlicht, also da sträubt sich direkt des Sängers Bescheidenheit. Und Herrschaften, wenn ich mir überlege, dass ich lebe, ich hier bitte lebendig vor euch stehe, obwohl auch unser Oma, unser Opa, den Kolle und seine ganze Wissenschaft noch keine Ahnung von hatten, Junge, du, dann kapier ich erst das Wunder meiner Geburt.